Liebster Gerd, ich weiß, wie blöd sich diese Anrede in unserem Alter anhört, aber es ist so. Punkt. Gerd, ich habe heute kapiert, dass ich dich nie mehr so lieben werde wie jetzt. Scheißdreck. Wir waren zusammen beim Bestattungsinstitut. Gerd hatte mich gefragt, ob ich mitkomme. Klar. Bongo hat sogar eine neue Krawatte gekauft. Grün mit Blumen. Irgendwelche weißen. Das sind Gänseblümchen. Scheußlich. Warum er Nina nicht gefragt hat? Keine Ahnung. Ah, Herr Pides. Der Bestatter war nett, wie am Telefon. Sie kommen wegen Ihrer Frau. Hat sich gleich an mich erinnert. Ich erinnere mich. Für die ist das ganz normal. Der Bestatter wollte am liebsten alles im Stehen abwickeln. Dann haben wir uns doch gesetzt. Unglaublich, was das kostet. 10.000 für ein Durchschnittsbegräbnis. Bongo hat geredet. Ganz feierlich. Es war nicht einfach. Wir hatten beide keine Ahnung. Die hinter der Trennwand haben gerade den Text für die Todesanzeige besprochen. Also haben wir auch damit angefangen. Was kommt da so drauf? Das ist ganz individuell. Und schaut mich an. Wir richten uns ganz nach Ihnen, Herr Pides. Ich wusste ja nicht, sollte man das mit dem Selbstmord erwähnen? Bei uns ist der Kunde König. Haben Sie eine Vorlage? Nee, gab's nicht. Wir schauten uns die Beispiele in der Auslage an. Nach langem, schwerem Leiden. Das kann man nicht nehmen. Sanft entschlafen geht auch nicht. Gerd sah scheiße aus. Ganz bleich. Von Gott gerufen. Von Gott zu sich gerufen. Ich habe mich dann für völlig unerwartet aus dem Leben gegangen entschieden. Das fand der Bestatter auch gut. Nur nicht die Wahrheit erzählen. Schön. Gute Wahl. Und... Nee, ein Bibelzitat wollten wir nicht. Aber die Druckkosten... Sagt der Bestatter Arsch. Die Druckkosten bleiben dieselben. Tja, und dann kam ich auf die Idee mit der Urne. Gute Wahl. Schön. Danke. Einäscherung wird immer beliebter. Tatsächlich? Ja. Über 50% unserer Kunden entscheiden sich dafür. Hey Gerd, da liegen wir ja voll im Trend. Wie konnte er nur Bongo fragen? Peinlich. Ich kann verstehen, dass Gerd mit seinem besten Freund zum Bestatter geht. Aber dass der dann auch noch die Blumen aussucht, das kann nicht gut gehen. Ich wollte wissen, ob das auch mit Sonnenblumen geht. Sonnenblumen? Für einen Kranz? Das waren Ihre Lieblingsblumen. Keine Ahnung, lieber Herr, ob wir am Montag Sonnenblumen haben. Bei dem schlechten Wetter? Die Alte machte die ganze Zeit an einem Kranz rum. Es war, als würde sie einen Huhn rupfen. Nur umgekehrt. Federn rein statt raus. Können Sie sich auch etwas ohne Sonnenblumen vorstellen? Ich musste alles entscheiden. Kranz oder Bukett, lieber Herr? Gerd. Bukett ist billiger. Mir egal. Nach dem Text für die Schleife habe ich ihn das gar nicht gefragt. Letzte Grüße, schlafe gut, auf Wiedersehen. Gerd. Mich hat keiner gefragt, mich, den Bonsai-Spezialist. Dabei war ich früher Gärtner. Gartendesigner heißt das jetzt. Dann haben wir den Laden aufgemacht, Hanna und ich. 68. Alles Blumenkinder damals. Aber sie einfach auf eine Wiese zu streuen. Bongo holte uns ab. Es regnete in Strömen. Sie einfach auf eine Wiese streuen? Beeilung! Ja, der Wind trägt sie in die ganze Welt hinaus. Bis nach Pakistan vielleicht. Ich weiß nicht. Ich finde das romantisch. Einsteigen! Es war überhaupt nicht romantisch. Moment! Vorsicht, die Serissa! So. Es war der totale Stress. Wir waren schon spät dran. Der alte Ferris laberte die ganze Fahrt nur über sein Experiment mit dem Bonsai. Serissa so und so. Serissa Foetida, Juni Schnee. Er hatte extra ein Gießsystem entwickelt. weil die Dinger nur mit destilliertem Wasser überleben oder so. Bei dem Regen. Mit dem Wetter haben wir wirklich kein Glück. Nina versuchte immer wieder ein ungezwungenes Gespräch zu beginnen. Aquaplaning, klar. Ich hatte die Urne in der Hand. Scheiße. Kurz nach der Autobahneinfahrt ist Bongo drauf gekommen, dass er den Kranz vergessen hatte. Scheiße! Wir fuhren zurück zur Gärtnerei. Geil. Der Kranz war wunderschön. Lauter Sonnenblumen. Total geil, oder? Bongo freute sich, dass er uns gefiel. Kurz war es ganz feierlich. Jeder dachte an A. Jeder dachte an A. Dachte an A. Fast hätte ich geweint. Aber dann ging es los. Letzte Grüße, schlafe gut, auf Wiedersehen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Du hättest auch keine Schleife nehmen können. Wenn schon, denn schon. Die Goldschrift ist gut. Feres wollte wissen, was der Kranz gekostet hat. Und Bongo meinte, dass ihn das nichts angeht. Nina bezweifelte aus Protest die Haltbarkeit der Blumen. Und überhaupt, ihr Plastikbukett wäre unvergänglicher. Das ist nächstes Jahr genauso frisch. Immer grün. Ich glaube, das war nur, weil ich nicht sie gefragt habe wegen der Blumen. Das war alles so kompliziert. Dieses Gebilde ist ein Anschlag auf meine grüne Seele. Fand ich auch. Ich hielt den Mund. Und den Kranz. Die ganze Fahrt. Die Urne zwischen den Beinen. Wir waren spät dran. Nina musste um 7 zurück in der Stadt sein. Bongo fuhr wie ein Irrer. Ich konnte diesen Vorlesungstermin einfach nicht verschieben. Es gab in dem Seminar 12 Plätze für 351 Studenten. Anwesenheitspflicht. Es schüttete in Strömen. Niemand hatte in der Hektik daran gedacht, Schirme mitzunehmen. Nina bestimmte den Ort. Bongo half Feres beim Graben. Ich stand daneben und überlegte, wohin ich die Asche streuen sollte. Unter den Bonsai? Das fanden alle toll. Außer Nina. So kommt sie nie nach Pakistan. Ich hätte gern ein Lied gesungen. Wusste nicht was und ob die anderen das gut fänden. Feres fummelte noch immer an seiner Destilliermaschine, als Bongo die ersten Zweifel kam. Wegen der Asche unter dem Bäumchen. Und wenn das abstirbt? Glaube ich nicht. Aber Asche und so, tote Materie, da kommt keine Nahrung an die Wurzeln. Asche ist total sauber. Das verklebt. Du hast keine Ahnung von Natur. Frag den Fachmann. Ruhe jetzt. Feres klaubte einen Zettel aus seiner Hosentasche. Völlig zerknittert. Für das Unerwartete findet Gott einen Weg. Was ist das für eine Stille? Lebend wie gestorben kann man sie nennen. Sonne, Licht des Tages, schwach erhellst du unsere Trauer. Wir wünschen deinen Glanz zurück. Es schleppt dich einer fort. Vielleicht musst du lachen. Wir weinen gewiss. Wenn die Trauer weint, ist das wie ein Gelächter. Es schleppt dich einer fort, lebendig oder tot. Nenn's, wie du es willst. Schön. Ich muss da mal los. Ich bin noch gar nicht fertig. Es ist schon 6:30. Gehen wir. Ich komm gleich. Wir warteten im Auto. Bongo kam nicht. Nina saß schon auf Nadeln. Sie sah wirklich gut aus. Ich machte ihr ein Kompliment, um sie abzulenken. Hübsche Bluse. Die ist von ihr. Oh. Ich glaube, es war uns beiden peinlich. Ich konnte mich wirklich nicht erinnern, dass A sie je getragen hatte. Zum Glück kam Bongo zurück. So, der Alte bleibt noch. Wo warst du so lange? Pinkeln. Blöd, ich weiß, bin extra weit weg, wegen dem Bäumchen. Das schaffen wir nie. Wieso hast du heute einen Termin? Wieso ist sie vor 4 Tagen gestorben? Dann fuhren wir los. Wir waren klitschnass. Ich glaube, alle waren zufrieden. Irgendwie. Es war eine angenehme Fahrt. So durch den Regen. In der Dämmerung. A war ganz nah. Ich mach's aus Liebe. Wie soll ich das alles sagen, Gerd? Ich mach's aus Liebe. Gerd. Zugegeben, ich hatte keine Vorlesung. Mein Bruder hatte Geburtstag. Es war mir einfach wichtig. Weiß auch nicht, wieso. Sie haben mich am falschen Ort abgesetzt, die Idioten. Vor dem Hygieneinstitut. Ich musste durch die ganze Stadt hetzen und kam fast eine Stunde zu spät zu Toms Bierbox. Jan war sauer. Happy Birthday, lieber Jan. Happy Birthday to you. Hallo. Ich drückte ihm eine Plastiksonnenblume in die Hand und gratulierte ihm zum 30. Dabei wurde er erst 27. Trotzdem alles Gute. Prost. Toms Bierbox ist die schlechteste Kneipe, die ich kenne. Aber es passte. Ich trinke sonst nie Bier. Prost. Prösterchen. Nach dem 5. wusste ich nicht mehr, wie mein Bruder heißt. Ich sagte Raffi zu ihm. Raffi Buffy. Wir redeten über das Begräbnis. Jan ärgerte sich, dass es an seinem Geburtstag stattgefunden hatte und dass ihn Gerd nicht eingeladen hatte. Zu einem Begräbnis wird man nicht eingeladen. Ich hätte mich eingeladen. Wir waren schon beim Schnaps, als die Bombe platzte. Mein Jan war seit 3 Jahren in A verliebt. Prost! Auf die Liebe! Wir gingen beide aufs Klo, kotzen. Dann tranken wir weiter. Auf die Liebe. Bier und Tequila. Jan erzählte, dass er sich ab und zu einen auf sie runtergeholt hatte. Ich wäre am liebsten wieder kotzen gegangen. Um 4 Uhr morgens setzten wir uns in den Wagen und fuhren zu A's Grab. Es war schon hell, als wir auf der Wiese ankamen. Bongos Sonnenblumen waren verwelkt. Ich hatte es ihm gesagt. Jan musste schon wieder kotzen. Ich schickte ihn weit weg wegen dem Bäumchen. Es dauerte, bis er zurückkam. Ich überlegte, etwas zu singen für A. Ein Schlaflied oder so. Aber mir fiel keins ein. Wahnsinn. Dann kam Jan zurück und setzte sich neben mich. Wahnsinn. Ja, ich wusste, was er meinte. Später sind wir eingeschlafen, das war schön. Suche, tausche, verkaufe. Suche, tausche, verkaufe. Suche, tausche, verkaufe. Suche, tausche, verkaufe. Ich habe meine Tochter immer bewundert. Hanna und ich wussten nie, wann es passiert ist, aber dann war sie da, Wunschkind. Natürlich ist jeder stolz, klar. Was soll man sonst dazu sagen? Dass ich nicht mehr Großvater werde, klar. Was einem so klar wird, wenn alles wegfällt. Eigentlich gut, dass Hanna tot ist. Ich hätte das nie verkraftet. Ich frage mich, ob man das Loch wieder ausfüllen kann. A hat Hanna gar nicht geglichen, obwohl das natürlich immer alle behauptet haben. Ich meine, nicht äußerlich, aber anders, glücklicher. Sie hat das Glück nie gesucht, aber erkannt, dass es da ist, bei ihr, auf ihrem Gesicht. Komisch, wenn man auf ein ganzes Leben zurückblicken kann. Man kann sich täuschen. Wie meinst du? Man muss nicht gleich das Schlimmste annehmen. Sonst gibt sie immer Bescheid. Vielleicht hat sie es versucht. Ich war den ganzen Abend zu Hause. Ha, du wirst auch immer vernünftiger. Seit 9 sitzen wir vor dem Fernseher und schauen Fußball. Wer wir? Na, Bongo und ich. Wer hat denn gespielt? Weltmeisterschaft, Uruguay-Belgien. 3-3. 3-3. Wie hat Irland gespielt? Die sind gar nicht dabei. Die sind doch gut. Ja, aber nicht gut genug. Das wird schon. Sie kommt sicher gleich. Wahrscheinlich ist sie ins Kino. Fußball interessiert sie nicht. Es ist schon nach Mitternacht. Mach dir keine Sorgen, Gerd. Ja. Gute Nacht. Ciao. Und? Nichts. Trinken wir noch eins, bis sie kommt. Willst du warten? Klar. Als das Bier alle war, wurde Gerd wirklich nervös. Ich war müde, es war schon 2:30. Keiner wusste, wo sie war, auch Nina nicht. Ich wollte Gerd nicht alleine lassen. Er stand die ganze Zeit am Fenster und schwieg. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich habe Frühstück gemacht auf dem Balkon. Wir haben auf dem Balkon gefrühstückt. Und dann bin ich weg. Mit ihrem Duft an den Fingern. Im Fernsehen liefen nur noch alte Filme. Wahrscheinlich ist sie in irgendeiner Bar hängen geblieben. Das hat sie noch nie gemacht. Mit irgendeinem Bekannten oder einer alten Freundin. Ich rufe die Polizei. Suche mich. Tausche nichts. Verkaufe Glück. Um 7 standen Gerd und Bongo vor meiner Wohnungstür. Sie hatten die ganze Nacht nicht geschlafen. Irgendwann fiel mir ein, dass A noch einen Schlüssel für Ninas Wohnung hat. Nix wie hin, habe ich mir gedacht. Ist sie da? Wer? Na, A. A. Wieso? Wegen dem Schlüssel. Haben wir dich aufgeweckt? Bei mir ist niemand. Wollt ihr Kaffee? Nein. Ja. Gerd war völlig fertig. Er hatte eine Vermisstenanzeige aufgegeben, doch die Polizei hatte sich noch nicht gemeldet. Wir mussten Gerd überreden, sich hinzulegen. Was sollte man sonst tun? Duschen? Darf ich duschen? Klar. Es war absurd. Gerd schlief in meinem Bett, Bongo duschte und meine beste Freundin war verschwunden. Langsam wurde ich nervös. Ich ging runter auf die Straße, vielleicht kommt sie mir entgegen. Ich versuchte mir nichts Schlimmes auszumalen. Klappte nicht. Als ich mit den Frühstücksbrötchen und der Zeitung zurückkam, saß Bongo in der Küche und hörte Radio. Natürlich stand nichts in der Zeitung. Bongo aß 3 Croissants in 5 Minuten. Hast du noch Butter? Im Kühlschrank. Geiles Frühstück. Ich fand ihn unglaublich sympathisch. Weiß auch nicht warum. Nina war nett damals. Gerd hatte immerhin 1,5 Stunden geschlafen. Er hatte keinen Hunger. Zum Glück. Es gab ja keine Croissants mehr. Dann fuhren wir zum Laden vom alten Feres. Blumenstube Josef Feres, Spezialist für Bonsai, also Kleingewächse. Was kann ich für Sie tun? Augenblick bitte. Der Alte war cool wie immer. Ach so. Ich glaube, er dachte dasselbe wie ich. Irgendein Typ hat A abgeschleppt, ja, aber das konnte man gar nicht sagen. Nicht vergessen, Frau Dünser, 3-mal wöchentlich mit destilliertem Wasser gießen. Am liebsten hätte ich den ganzen Laden kurz und klein geschlagen. Doch, doch. Der Alte wusste auch nichts Neues. So ist das. Genau. Auf Wiederhören, Frau Dünser. Ich glaube, sie dachten alle dasselbe, dass sie mit einem anderen Typ im Bett liegt. Nur, warum sie so etwas tun würde, ich weiß es nicht. Ich dachte das Schlimmste. Um 10 waren wir zurück in unserer Wohnung, auf dem Band 4 Nachrichten. Message 1. Today. 9:03 a.m. Architekturbüro Zeisel und Niedermeyer, hier Zeisel. Wo bleiben Sie denn, Peters? Wir hätten seit einer Stunde unsere Ecuador-Besprechung. Melden Sie sich. Message to today, 9:14 a.m. Guten Tag, Herr Peters. Hier spricht Inspektor Recklam vom Polizeikommissariat 5, Schreiner Straße. Es geht um Ihre Frau. Ich bitte um Rückruf unter 785-32-71. Danke. Message 3, today, 9:24 a.m. Message 4, today, 9:31 a.m. Hier noch einmal Zeisel, Peters. Sind Sie krank? End of messages. 785-32-71. Gerd hat sich zweimal verwählt. Dann war ständig besetzt. Er hat bei der Auskunft angerufen und nachgefragt, ob die Nummer stimmt. Ich habe selbst zweimal probiert. Wir sind beide erschrocken, als es an der Tür klingelte. Polizei. Wie im Film. Sie waren zu zweit wie wir. Sie sagten, dass sie A. Citroën gefunden hätten. Herr Peters, es geht um Ihre Frau, wie schon am Telefon erwähnt. Aufgrund der bisher vorliegenden Tatsachen besteht der dringende Verdacht, dass... Mitten auf einem Feld, gar nicht weit von der Landstraße, auf der die Menschen mit dröhnenden Autoradios vorbeirasen. Gerd, Liebster, ich frage mich, ob du das alles verstehen kannst. Ich verstehe es ja selber gar nicht. Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, Rasta banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. King, ist was? Nee, schon okay. A wollte mich immer mit Bongo verkuppeln. Bongo, allein dieser Name. Wir vier, das wäre doch was. Mir ging das irrsinnig auf die Nerven. Das war das Einzige, was mich an ihr gestört hat, diese Sucht nach Harmonie. In den 3 Jahren, in denen wir zusammen gewohnt haben, stritten wir kein einziges Mal, außer deswegen. So kann man das nicht sagen. Was? Dass ich nie einkaufen gehe. Das ist so. Bevor du die letzte Milch verbrauchst, trinkst du den Kaffee lieber schwarz. Das kannst du auch. Ich trinke den Kaffee am Nachmittag immer schwarz. Dann bist du ja nie da. Und wer gießt die Blumen nicht? Ich. A hat alle Pflanzen mitgenommen, als sie bei Gerd eingezogen ist. Seitdem wohne ich allein. Traurig ist nur diese Stille manchmal, wenn ich nicht schlafen kann. A hat nie verstanden, warum ich keine Kinder haben will, warum keinen Freund. Ich glaube, sie wollte auch nie verstehen, warum mich Frauen genauso anziehen wie Männer. Wir haben oft darüber geredet. Als Antwort bleibt eine Frage. Mhm, bis jetzt? Und Gerd ist der fürs Leben, oder was? Vielleicht. Und was ist mit dem Brasilianer? Hä? Der kommt und dich mitnimmt, einfach so. Nach Rio. De Janeiro. Da-da, da-da, da-da, da-da, da-da. Du? Bongo. Ja? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Wie? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Du hast seit Jahren keine Freundin. Ich glaube, ja. Ja, hast du dich verliebt oder nicht? Doch. Aber nicht die, die dich am Freitag bei mir in der Bar abgefüllt hat. Sie ist die Richtige. Mein Schlüssel zum Leben. Wir hingen beide in den Gurten. Ich war überrascht, wie gut die Bremsen am alten Austin noch waren. Gerd stieg aus und ging die nächsten 500 Meter zu Fuß. Ich blieb sitzen und starrte ihm hinterher. In meiner Bar. Wahnsinn. Und ich habe nichts bemerkt. Hinter der nächsten Kurve holte ich ihn ein. Und? schon gebumst? Er sagte kein Wort. Hallo! In der Erinnerung hört sich das ganz lustig an, nicht? Wir hatten wirklich noch nicht gebumst. Ehrlich gesagt überrascht mich das überhaupt nicht. Ich wollte schon, aber sie... Sie hat ihn eine ganze Woche schmoren lassen. Ich habe jeden Tag angerufen. Ich musste A sogar verleugnen. Nein, leider, die ist gerade mal raus. Ja, ja, mach ich. Ciao. Schon wieder. Das dritte Mal in 2 Stunden. Zeit für den Sirenentest. Was für einen Test? Sie muss ihn anbaggern. Nina? Ja. Aha. Ha, sehr raffiniert. Wie heißt das nochmal? Sirenentest, Papa. Aha, merke ich mir. Und das in meiner Bar. Nina hat diesen scheußlichen rosa Minirock getragen und die Transparentbluse. Die war geil. Das sind genau die richtigen Drinks. Also, wenn ich jetzt hier reinkommen würde, ich meine, jung, dynamisch, ja? Also ich würde sofort fragen, darf ich mich dazusetzen? Was ist denn das für ein Arsch da drüben? Bongo. Was? Sein bester Freund. Und wo ist er? Noch nicht da. Du gibst mir Bescheid. Ja. Na, die Damen? Ganz allein da? Das ist meine Bar. Wollt ihr Nüsse? Nein, danke. Oder Cocktailkirschen? Gern. 20. 20? 20. Ja, dann. Spinnst du? Ich wollte ihn loswerden. Da ist er. Was, der? Ja, ich geh dann. Jetzt bist du dran. Na prima. Hübsche Bluse. Voilà. Weiß ich, danke. Isst du die ganz allein? Was geht dich das an? Ja, jede Menge, das sind ganz spezielle Kirschen. Baby, schon mal in Piemont gewesen? Prost! Hey Gerd, ne? Hallo? Setz dich. Stört er? Magst du Cocktailkirschen? Ja. Stell dir vor, du müsstest die alle alleine essen. Magst du keine? Und zack, steckte sie ihm eine Kirsche in den Mund und sagte: Ich bin Nina. Gerd. Schöner Name. Finde ich auch. Hm? Nina. Nach einer halben Stunde ist sie ihm auf dem Schoß gesessen. Mir war das irgendwie total unangenehm. Schon komisch. Da hat man jahrelang keine Freundin und lernt in einer Woche gleich 2 kennen. Er war auf dem besten Weg, durch den Sirenentest zu fallen. Noch was zu trinken? Für mich nichts, danke. Ich muss mal. Aber gern. Eine Pina Colada. Geil. Total geil, die Frau. Ich will nichts von der. Das darf doch nicht wahr sein. Die fährt voll auf dich ab. Ich gehe jetzt. Ist was? Nee, schon okay. Er war einfach weg? Ich hatte mir auf dem Klo extra den Slip ausgezogen. Wir haben uns dann auf der Straße getroffen. Zufällig. Hallo. So ein Zufall. Ja. Hi. Ich habe sie zum Essen eingeladen. Ins Armacord. Wir haben Schnaps getrunken. Vogelbeer. Eine Runde nach der anderen. Nein, kein Problem. Ein Problem. Problem arabesque. Den ganzen Abend redeten wir darüber. Weißt du, wie sein Klang. Arabesque. Problem arabesque. Ist das ein Spiel? Nein, mehr. Die Suche nach dem Schlüssel, den niemand hat. Aber da ist ein Spiegel dazwischen. Du siehst dich und willst zu dir. Ich sehe dich und will zu dir. Aber das schaffst du nicht. Nie. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber zurückfragen? Und dann das. Einfach so. Aus Liebe. Die Nacht war der totale Wahnsinn. Irgendwie unwirklich, wenn ich an dieses Häufchen Asche unter dem Bonsai denke. Den ganzen Vormittag hörte ich nichts von Gerd. Ich wollte lernen, konnte mich nicht konzentrieren. Ich saß in der Küche und starrte aus dem Fenster. A verstand nie, warum ich Medizin studiere. Fand es total pervers, wie ich das aushalten kann mit den Leichen. Gespenstisch finde ich nur diese Stille und dass sie nicht antworten. Aber sonst? Ich versuchte zu schlafen, es war schon 2. Ich fühlte mich elend. Genau der Moment, um A anzurufen. Aber es ging ja nicht. Also bin ich zum alten Ferris. Vielleicht wusste er etwas. Der Alte war total cool. Beschwerte sich, dass das Geschäft so lausig ging. Die Leute kaufen keine Bonsais mehr. Ich würde auch keinen kaufen. Das Problem ist, Bonsais hat man sein ganzes Leben lang, wenn man sie mit destilliertem Wasser gießt. Ich habe mir schon oft überlegt, eine Nährlösung zu entwickeln, die die Bäumchen unauffällig eingehen lässt, aber das kann ich den Pflanzen nicht antun. Ihnen geht's gut. Warum? Wer solche Probleme hat. Die kommt schon wieder. Ich kenne meine Tochter. Magst du Tee? Diese Gelassenheit, irgendwie bewundernswert. Das macht das Alter, nehme ich an. Ich hätte lieber Schnaps getrunken, aber zu Hause war keiner mehr. Gerd ging noch immer nicht ans Telefon, bei Bongo lief das Band. Ich hing total in der Luft. Die Ungewissheit nervte mich immer mehr. Vielleicht war sie längst wieder zu Hause und die beiden wollten nur ihre Ruhe haben. Weiß man ja nie. War sie aber nicht. Endlich läutete das Telefon. Es war Gerd. Es war Gerd. Ich dachte es mir gleich. So spät ruft bei mir sonst keiner an. Ferris? Sie ist tot. Dann legte er auf. Hallo? Sie ist tot. Die Polizei hat den Wagen gefunden, dann sie. Ganz in der Nähe, total verkohlt. Sie hat sich angezündet. Es hörte sich wie auswendig gelernt an. Ich konnte nicht sprechen. Konnte ich nicht. Was in den 10 Minuten nach dem Gespräch passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Beim Abwaschen kamen die Tränen. Dann wurde ich wütend. Warum? Was ist der Grund? Warum? Ich habe sie angeschrien. Das ist doch eine deiner scheiß Kunstschlusshandlungen! Der Tag war eigentlich wie jeder andere. Wenig Kundschaft, ein typischer Donnerstag. Schon eigenartig. Ich hatte nicht einen Moment ein schlechtes Gefühl. Dabei sollte man meinen, dass es zwischen Tochter und Vater Verbindungen gibt, die sonst niemand hat. Sie ist tot. Ich sehe uns immer an dieser Hotelrezeption in Kreta stehen. Der Besitzer wollte einfach nicht glauben, dass wir ein Zimmer mit Doppelbett reserviert hatten. Jeden Morgen spielten wir beim Frühstück Liebespaar. 2 Wochen lang. Da ist mir bewusst geworden, was für eine tolle Frau sie ist. Sie ist tot. Hannas Tod war leichter. Beide sind unerwartet gestorben, aber Hanna war älter. Vielleicht ist es das. Sie hatte mehr vom Leben. Bei A fing doch alles erst an und auf einmal ist sie weg. Sie ist tot. Dann legte er auf. Ich konnte es nicht glauben, wollte nicht. Aber Gerd zurückruft? Sie hat sich aus mir herausgerissen. Hat sich mir weggenommen. Einfach so. Hallo, Gerd. Ich habe dir noch nie einen Brief geschrieben. Da hast du einen. Jetzt nur keine Floskel. Bis hierher ist es gut gegangen. Das ist schon die erste. Es ist überhaupt kein Problem, eigentlich. Nur ich kann nichts mehr tun, ohne an A zu denken. Stimmt. Geht mir ähnlich. Ich höre eine Autotür zuschlagen und denke, dass sie jetzt gleich an der Tür sein wird. Immer noch. Gestern war ich beim Gemüsehändler. Ich wollte nur 2 Tomaten. Da sagte er, warum keine Zucchini? Die sind im Angebot. Da habe ich sofort an A denken müssen. Sie nahm immer das Angebot. Stimmt. Stimmt überhaupt nicht. Doch. Ich habe länger mit ihr gewohnt. Dann hat sie sich eben verändert. Ich finde diese Streitereien total überflüssig. Soll doch jeder an sie denken, wann er will. Oder wie? Aber das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Nur weil sie tot ist, muss man nicht zu lügen beginnen. Immer diese Verherrlichung. Sie war wie wir, machen wir uns doch nichts vor. An dich habe ich beim Einkaufen noch nie gedacht. Ist doch eigenartig. Es sind die kleinen Dinge. Die Mayo im Kühlschrank. Ja, die kannst du mir geben. Das ist geschmacklos. Du trägst auch ihre Kleider. Gerd hat mich überredet. Ich wollte nicht, aber er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Echt? Ich wollte sie weghaben. So schnell wie möglich. Jetzt trägst du sogar ihre Nachthemden, stimmt's? Am nächsten Morgen standen zwei Koffer vor meiner Wohnungstür. Am liebsten hätte ich sie weggeschmissen. Dann habe ich doch reingeschaut. Mehr aus Neugierde. Naja, er hatte einen guten Geschmack. Gerd, manchmal hätte ich Lust, einfach geradeaus zu fahren. Voll in die Leitplanken. Oder weiter. Über sie hinaus. Mehr aus Neugierde. Um zu sehen, was dann passiert. Wo man hinkommt, wenn man verkehrt abbiegt. Man sollte mehr Gelegenheiten wahrnehmen. Die ganz kleinen. Wie im Film. Was für ein Film? Ist gleich vorbei. Worum geht's? Ach. Öde? Gar nicht. Da wurde einer das Auto gestohlen. Einer ganz normalen Friseurin. Dann trifft sie den Dieb wieder im Laden und schneidet ihm die Haare. Wegen der Fahndungsbilder. Das erfährt sie natürlich erst viel später. Vorher verliebt sie sich in den Typen wie verrückt. Kann ich gut verstehen. Der da? Ja. Sie werden ein Gangsterpärchen, rauben eine Bank aus und mit der Kohle flüchten sie nach Jamaika. Toll. Was du für Filme guckst. Nachher läuft der, wo eine Frau einen Wohnungsschlüssel findet und sich heimlich dort einmietet, in der Wohnung. Aber nur untertags, weil der Wohnungsbesitzer da arbeitet. Hm. Sie kauft ihm ein Aquarium. Und jeden Tag einen neuen Fisch. Bis der Mann sich eines Tages freinimmt. Ach, der. Der Japanische. Hongkong. Ich gehe schlafen. Weißt du, was ich meine? Wo nichts einfach passt, sondern alles super passt. Es wäre so einfach. Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir alle nur 2 Stunden leben. Wie im Kino. Gestern schaute ich fern. Was ganz Normales, Nachrichten. Schon kommen mir die Tränen. Nicht, weil es tragisch war, sondern weil ich die Leute ein- und ausschalten konnte. Gerd. Ich habe mir immer gewünscht, für ein paar Monate abzuhauen. Einfach so, nichts überlegen. Die Sache mit dem Brasilianer, du weißt schon. Vielleicht mache ich das ja noch. Oder in einem anderen Leben. Gerd war sich nicht sicher. Es war doch klar. Der Citroën AX auf dem Polaroid-Foto, ihre Handtasche lag auf dem Beifahrersitz. Die mit dem Drachen, made in Hongkong. Es war noch alles drin. Sogar ein Foto von Gerd. Wer hat das schon? Wir gehen von der Annahme aus. Er wollte es einfach nicht glauben. Was soll denn das heißen? Wir gehen von der Annahme aus. Sie muss es nicht sein. Nur weil eine Leiche neben ihrem Auto liegt? Herr Pides? Der Geruch war mir ja vertraut. Auch die Kommentare des Gerichtsmediziners. Der Tod vor der Verbrennung ist auszuschließen. Ist das A? Die Magenschleimhäute sind nicht angebaut. Das ist Ihnen ja bekannt, Frau Kollegin. Ich stand mit Nina vor einem Kohleklumpen. Wie bei einer Vorlesung. Klassische Symptome für Tod durch Verbrennung. Brandhämatom, Fechterstellung, platzende Haut parallel zu den Spaltlinien, gelblich-lederartige Nekrosen. Zentimeterdicke Verkohlung der äußersten Schichten. Innere Organe zum Teil noch sehr gut erhalten. Erstaunlich, was mir einfiel. Nur, dass er mir eine andere Frage stellte. Ist das A? Sie waren über eine Stunde da drin. Ich war völlig fertig. Seit 36 Stunden auf den Beinen. Bongo kam nicht mit rein. Wegen dem Geruch, sagte er. Ich setzte mich auf die Stufen vor dem Gerichtsmedizinischen Institut. Um mich herum war alles normal. Ein Tag wie jeder andere. Es ging alles so schnell. Niemand hatte dran gedacht, den alten Ferris anzurufen. Der wusste von nichts. Um 6:30 sperrte ich den Laden zu, wie immer. Bin mit dem Rad nach Hause. Die Putzfrau hatte für mich gekocht. Hirschgulasch. Gerd war sich nicht sicher. Wir gingen noch mal rein. Ist das A? Sie so zu sehen? Schon komisch. Der Gedanke, dass ich am Morgen davor mit 2 Fingern tief in ihr drin war. Der Körper voll Lust und Leben. Alles kam mir irgendwie unwirklich vor. Der Inspektor erzählte von Karten, die er im Citroën gefunden hatte. Lauter Briefanfänge, alle an mich. Dabei hat sie mir nie geschrieben. Es war ihre Handschrift. Es ist sonderbar, Gerd. Nein. Aber wie? Es ist einfach. Es liegt nicht an dir. Und das macht mir Angst. Wenn man sich anzündet, ist das wie eine Stichflamme. Ja, sie hat sich explodieren lassen. Hat sich das Benzin über ihre kurzen schwarzen Haare gegossen. Das Benzin brennt in den Augen, auf den Lippen. Ihre Kleider saugen sich voll wie ein Schwamm. Und dann ein Streichholz. Nach 3 Tagen hat mir die Polizei den Citroën zurückgebracht, gereinigt. Es hat nach Putzmittel gerochen. Ava wie ausgelöscht. Sie haben den ganzen Kram, den Sie im Auto gefunden haben, in einen durchsichtigen Plastiksack gepackt. Es war nicht viel. Stadtplan, Streichhölzer, alte Kaugummis, ein paar Zettel mit Adressen. Was mich überraschte, war die Kaffee-Plus-Karte aus dem Baumarkt. Ich wusste nicht, dass sie dort einkaufte. Die Regale sind gut, billig, zur Selbstmontage. Und der Kaffee ist auch nicht schlecht. Der Typ am Ausschank freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Kurt. Kurt ist wirklich nett. Ich bin sein bester Kunde. Nächsten Monat bekomme ich die Kaffee-Gold-Karte. Mit eigener Tasse. Ich liebe dich nicht mehr, mein Liebster. Ich liebe dich nicht mehr jeden Tag. Manchmal möchte ich sterben, um nichts mehr zu haben. Die Angst, dich nie mehr wiederzusehen. Ich liebe dich. Manchmal möchte ich sterben, um nichts mehr zu wissen. In manchen Punkten habe ich A nie verstanden. Nach jeder Urlaubsfahrt hat sie sich selbst die Haare geschnitten. Kaum waren wir in der Wohnung, ist sie im Bad verschwunden. Nur die Spitzen, sagte sie. Der Schmutz steckt immer in den Spitzen. Ich komme mir so überflüssig vor. Was habe ich hier noch verloren? Jeder Tag ist wie immer. Ich sitze in meinem Laden und stutze Bonsais zurecht. Jeder Baum eine andere Erinnerung. Für Hannah habe ich eine Kirsche im Garten gepflanzt. Damals. Fischvergiftung. Hm? Laubbonsais verlieren im Herbst ihre Blätter. Nach Hannas Tod waren wir uns so nah wie nie. A fuhr mit mir nach Kreta. Ganz spontan. Den Sommer verlängern. Schön. Der ist jetzt auch vorbei. Ich war schon ewig nicht im Urlaub. Kannst mit mir fahren. Mein erster Urlaub war mit dem VW Käfer. Geil. Ja, 59 nach Italien. Da würde ich auch gerne mal wieder hin. Bis zur Grenze habe ich 10 Tage gebraucht. Was war kaputt? Wieso? Der Wagen war ganz neu. Siena, 12 Stunden. Stimmt's, Gerd? Gerd. Schon möglich. Aber ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis ich wieder so weit bin. Für eine Beziehung. Ava speziell, sie hatte etwas Unscheinbares, wie Gras. Undurchschaubar. Man wusste nie genau, was dahinter ist bei ihr. Erst auf den zweiten Blick. Wenn ich das erzähle, merke ich, wie weit sie schon weg ist. Komisch. In meiner Erinnerung fehlen ganze Stücke. Sie hatte immer kalte Füße, sogar im Sommer. Aber wie ihre Haut war? Ich mag A nicht so kahl wie Hannah im Garten stehen haben. So nackt. Ich sollte einen Nadelbaum, einen Pinus Cambra. Ja, der Zirbelkiefer macht die Kälte nichts aus. Die muss man im Winter schneiden, um die Krone zu formen. Sie wird dann dichter. Ihre Kraft. Dass meine Tochter vor mir stirbt, hätte ich nie gedacht. Man muss doch einen ganz normalen Abend verbringen können. Ohne diese Trauer. Finde ich auch. Habe ich probiert. Zeisel hat mich zum Abendessen eingeladen. Herr Pides, Ihr Entwurf für den Wohnpark Quito, also ich muss sagen, Glückwunsch. Unser Partnerbüro in Ecuador ist sehr angetan, bravo. Übrigens, tut mir leid wegen Ihrer Frau. Beileid. Auch von Niedermeyer. Scheiß Restaurant. Der Fisch war total zerkocht. Gut, ich habe 2 Desserts bestellt und Kaffee. Und nach dem Grappa hat mir Zeisel das Du angeboten. Bitte, Gerd, jetzt, wo du so alleine bist, ist es mit Ecuador ja gar kein Problem. Du fährst nach Ecuador? Gratuliere! Wann geht's los? Den letzten Löffel Panna Cotta habe ich ihm auf die Krawatte geknallt. Klatsch. Nicht wirklich. Und zack, den Grappa hinterher, voll ins Gesicht. Also nix mit Ecuador. Schade nur, dass ich die restlichen 4 Grappa selbst bezahlen musste. Ich war stockbesoffen. Gehen wir zu Tom? Schon wieder? Na, Toms Bierbox ist ein Scheißladen. Seit du deine Bar hast, findest du alle anderen Lokale schlecht. Aber Toms Bierbox ist wirklich schlecht. Stimmt. Aber jetzt genau das Richtige. Es war der erste normale Abend. Ich habe nur 10-mal an A gedacht. Auf dem Band waren 2 Nachrichten. Message 1. Today, 7.04 p.m. Architekturbüro Zeisel und Niedermeyer. Hier Zeisel. Pides, bitte räumen Sie bis nächste Woche Ihr Büro. Ja. Message 2. Today, 10.22 p.m. End of messages. Ich hatte keinen Bock auf Fußball. Gerd und Bongo würden vor dem Fernseher sitzen und sich verstehen. Ich musste an den Film denken und fragte mich, warum ich Gerd nie ein Aquarium gekauft hatte. Heute hätte ich ihm einen funky Fisch gekauft, mit vielen farbigen Streifen. Warum ich so etwas nicht einfach mache? Es muss ja nicht unbedingt ein Aquarium sein. Mehr ein Zeichen aus Liebe. Irgendwas, ohne zu überlegen, ohne abwägen. Ja, nein, vielleicht doch oder nicht. Es kommt immer etwas dazwischen. Man wird so vernünftig, sagt mein Vater immer. Pass auf. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit 50 nur noch da sitzen werde und warte, dass etwas passiert. Dass der Brasilianer endlich vor der Tür steht. Er fragt nach dem Aquarium und ich habe keins. Steht da mit einem Goldfisch in der Hand und lacht. Ich überlegte, Nina anzurufen. Aber was sollte ich ihr erzählen? Von meiner Angst? Von den Goldfischen? Sie hätte mich nicht verstanden. Nie. In meinem Kopf war das Chaos. Vor mir der leere Abend. Gegen 5 bin ich losgefahren. Eigentlich wollte ich in die Stadt zu einer Zoohandlung. Schon bei der ersten Abzweigung bin ich anders gefahren. Voll in die Leitplanken und darüber hinaus. Ich weiß nicht, warum. Ich landete auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt. Ich war überrascht, was man da alles kaufen konnte. Zur Selbstmontage. Ich fand mich überhaupt nicht zurecht. Von der Gartenstraße bog ich in die Malerstraße, die direkt in die Sanitärabteilung führte. Total unlogisch. In der Cafeteria versuchte ich, meine Gedanken zu ordnen. Scheiß Kaffee. Mir egal. Ich trank 3 Becher und der Typ am Ausschank fragte, ob ich schon die neue Kaffee Plus Karte habe. Die mit dem Bonusfeld. Jeder 7. gratis. Ich lehnte dankend ab und bestellte noch einen. Völlig unlogisch. Später schrieb ich auf diese Karten. Suche, tausche, verkaufe. Schon eigenartig, wenn einem bewusst wird, wie sehr man jemanden liebt. Ich blieb bis Ladenschluss. Der Typ am Ausschank wurde mir sympathischer. Umgekehrt auch. Wahrscheinlich, weil ich die Kaffee-Plus-Karte dann doch genommen habe. Nach dem 7. Kaffee. Er wollte mich zu einem Drink einladen. Kurt war wirklich nett. Aber ich bin nicht mitgegangen. Feige Sau. Ich saß im Auto und dachte an Gerd. Er strahlte. Alles war voller Liebe. Auf dem leeren Parkplatz vor dem Baumarkt liefen mir die Tränen übers Gesicht. Dann fuhr ich los. Mir war schlecht von dem vielen Kaffee. Ich bog an jeder Kreuzung bewusst in die falsche Richtung ab. Im Radio lief die Kummersendung, lauter Liebesprobleme. Dazwischen spielten sie Kuschelrock. Diese Sorgen hatte ich alle nicht. Ich fuhr ein Stück Autobahn. Vollgas. Es waren keine Bullen unterwegs. Keiner, der mich bremste. Ein gutes Gefühl. Es war schon dunkel, so gegen 11. Im Radio sagten sie gerade die Fußballergebnisse durch. Weltmeisterschaft. Als ich das Feuer sah. Eine Stichflamme. Mitten auf dem Feld. Ich blieb stehen. Das Feuer blieb. Wie eine Säule. Plötzlich fiel es um. 50 Meter davor war die Straße zu Ende. Ich stieg aus. Es war nichts zu hören, nur das Knistern und in der Ferne die Autobahn. Aber ich konnte es riechen. Je näher ich kam, umso deutlicher. Es stank nach Fleisch. Plötzlich war mir alles klar. Eine Decke. Ich lief los. Schon zu spät. Ich lief zurück. Näher hin. Ganz nah. Mir wurde übel. Ich übergab mich immer wieder. Dann rannte ich los. Nur weg. Die halbe Nacht. Irgendwann schlief ich ein. If it wasn't the ocean, wasn't the breezes, wasn't the white sand, there might be no need. If I could sleep through the cold nights, if I could breathe and eat, or if I had worked all summer, maybe I would remember. Oh, you, it's always you. It's always you. It's always you. Bis jetzt ist es, als wäre sie im Urlaub. Aber ich weiß, dass sie keine Postkarte schicken wird. A ist eine andere von Andreas Sauter und Bernhard Stuttler im WDR3-Hörspiel. Gesprochen haben Rebecca Klingenberg, Sebastian Rudolph, Katharina von Bock, Wolfram Koch, Fritz Lichtenhahn, Jean-Pierre Cornu, Nicola Weiße, Urs Bieler, Hans-Peter Müller und Martin Hug. Die Regie hatte Reto Ott.